1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema und das Thema heißt, wenn aus Freunden Feinde werden. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr sehr eng mit einer Person befreundet wart und dann ist etwas Dramatisches passiert? Vielleicht ging es um Geld, vielleicht ging es um Liebe, um Sex, um Verrat, was auch immer. Und danach hat sich diese enge Freundschaft vielleicht in eine sehr große Feindschaft umgewandelt. Wer so etwas erlebt hat und gerne mit mir darüber sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Wenn aus Freunden Feinde werden, das ist unser Thema heute. So, und die erste Anruferin heute Nacht heißt Lisa. Und Lisa ist 23. Hallo Lisa. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. So, du willst auch etwas zu dem Thema sagen, wenn aus Freunden Feinde werden. Genau. Was ist bei dir passiert? Und zwar, als ich 15 war, hatte meine damals beste Freundin ein Verhältnis mit meinem Vater. Mhm. Und ja. Wie alt war die beste Freundin damals? Auch 15. Die war auch 15? Genau. Und die hatte ein Verhältnis mit deinem Vater? Ja, richtig. Meiner Reihe nach, wie lange warst du mit der besten Freundin damals befreundet gewesen? Sechs Jahre. Fünf Jahre. Also in der fünften Klasse haben wir uns kennengelernt und dann ja. Hat sich das weiterentwickelt. Und waren eigentlich jeden Tag zusammen und dann irgendwann fing das halt an, dass sie mich belogen hat und dass ich immer nicht wusste, so, ja, sie hat einfach keine Zeit mehr und hat halt dann immer so rumgedruckst, wo sie jetzt dann irgendwie war. Ihre Mutter rief dann öfter bei uns an und sagte, ist die bei euch? Und ich sage, nee, die ist nicht hier. Mhm. Und dann wurden die Eltern halt auch misstrauisch und wussten sich dann nicht anders zu helfen und haben dann bei ihrem Tagebuch gelesen und da stand das dann eben drin. Da wusste ich dann aber noch gar nichts von und sie hat mir das dann irgendwann unter Tränen, hat sie mir das dann gebeichtet, dass sie halt dann eine Affäre mit meinem Vater hat. Wie alt war dein Vater zu der Zeit? 39 oder 40. 39 oder 40 und der hat, ich gehe mal davon aus, dass von ihm die Initiative ausging zu dieser Verbindung. Ja, das weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, da haben wir nie drüber gesprochen. Hm. Also ist wohl sehr, also sehr anzunehmen, ne? Dass ein 15-Jähriger sich nicht, ja, an einen 39-Jährigen ranmacht, ja. Sondern eher umgekehrt. Ja, damals, in meinen Augen war sie natürlich die Schuldige, ja. Weil ich halt gesagt habe, ne, klar, warum macht sie das? Warum sucht sie sich nicht jemanden in ihrem Alter? Warum macht sie meine Familie damit kaputt? Also, dann hat sie dir das irgendwann gebeichtet. Genau. Da wussten das ihre Eltern schon? Genau, aber sonst halt niemand. Und wie haben die Eltern darauf reagiert? Ja, der Vater hat sich da relativ rausgehalten und die Mutter, die ist halt völlig ausgerastet. Also das, die hat wirklich ihr das Telefon weggenommen, die hat ihr Hausarrest gegeben, die hat halt sich nicht anders zu helfen gewusst, als wirklich das Kind, sag ich mal, wirklich einzusperren. Ne? Aber dann, gut, dann macht man das 3 Wochen und das ist ja auch keine Lösung auf Dauer, weil man eher auch die kompletten sozialen Kontakte alle nimmt. Ich verstehe, aber deine Freundin war damals 15 Jahre alt. Da hätte ja. Die Mutter deiner Freundin ja ganz andere Register ziehen können. Sie hätte zum Beispiel deinen Vater anzeigen können. Ja, das war aber kurz vor ihrem 16. Und ich habe mich damals halt auch kundig gemacht, was man da machen kann, weil aus lauter Wut will man das einfach nur kaputt machen. Ja. Und dann wurde mir gesagt, dass wenn das Mädchen 16 ist und sie vor Gericht sagen würde, nee, das mache ich alles freiwillig, ich möchte das. Ja, so ist das. Dann hat man keine Chance. Ja. Also hat die Mutter deiner Freundin sich nicht an deine Familie gewandt? Nein. Das wurde still... Wurde überschwiegen, das Ganze. Genau. Wann hat denn deine Mutter davon erfahren? Also ich habe das dann ja gewusst und habe das dann 2 Wochen mit mir rumgeschleppt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, weil ich dachte, ja gut, du lässt ja auch eine Bombe platzen, wenn du das jetzt irgendwie sagst und du machst die ganze Familie kaputt und. Mhm. Und irgendwann hat mich dann eine Freundin von meiner Mutter angesprochen und sagte mal, was ist denn los mit dir? Und dann habe ich das erzählt. Und dann sagte sie, das musst du deiner Mutter erzählen. Mhm. Ja, und dann habe ich das halt gemacht. Ja. Und für meine Mutter natürlich eine Welt zusammengebrochen, klar. Glaube ich. Ich habe dann gesagt, gut, ich hatte so eine Angst vor meinem Vater. Der hat mir halt gedroht. Der hat dann gesagt, du musst deine Freundin jetzt unterstützen. Die braucht dich jetzt und die ist doch jetzt ganz alleine. Und die hat so einen Stress mit ihren Eltern. Und ja, ich habe mich dabei überhaupt nicht zu einer Lage gesehen. Ich hatte da auch gar keinen Bock drauf. Also weil. Moment mal, du hast es deiner Mutter erzählt. Deine Mutter ist in die Welt zusammengebrochen. Genau. Die hat dann wahrscheinlich ihren Mann drauf angesprochen. Genau, die hat das auch nicht geleugnet. Der hat direkt gesagt, ja, das stimmt. Ja, und dann hat dein Vater zu dir gesagt, du musst zu deiner Freundin halten. Genau. Weil sie ja dann natürlich auch, das ist für sie natürlich auch nicht einfach. Aber wie merkwürdig. Hat der Vater nicht versucht, sich dir zu erklären? Nein. Nein, erst nur, als ich bin dann nach Hause gekommen, ich habe mich ins Zimmer eingeschlossen, er stand vor der Tür, hat gegen die Tür gehämmert, hat gesagt, komm da jetzt raus. Ich habe gesagt, nein, ich komme nicht raus. Mhm. Also du kommst da jetzt sofort raus und was machst du denn hier für eine Scheiße? Und ja, ich habe dann gar nichts gemacht, ich bin dann auch zu Hause ausgezogen für eine Woche. Was machst du denn hier für eine Scheiße, hat er zu dir gesagt? Ja, ja. Weil du das der Mutter gesagt hast? Genau. Was für eine Dramatik. Ja, und... Für dich meine ich jetzt. Ja, das ist halt auch nach wie vor noch so, dass er mir auch heute noch die Schuld daran gibt, dass die Familie kaputt geht. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Sagt, hätte ich es für mich behalten... hätte er gewartet, bis die Kinder 18 sind, also mein Bruder und ich, und aus dem Haus sind. Das ist ja unfassbar. Ja. Das ist ja, wenn das ein Außenstehender wie ich jetzt hört, da schwillt einem ja der Kamm vor Zorn an. Ja, das war bei uns, in meinem ganzen Dorf ging das halt relativ schnell rum, weil meine Mutter damals meinen Klassenlehrer angerufen hat, weil wir waren ja in einer Klasse. Ja. Und sie wollte dann halt so ein bisschen immer die Schule dann auch informieren, dass ich dann halt vielleicht auch nicht im Moment ganz so belastbar bin im Unterricht. Und wir vielleicht so ein bisschen getrennt werden, ob da was möglich ist mit den ganzen Kursen. Mhm. Und dann hat er am nächsten Tag, hatten wir Sportunterricht bei ihm und er sagte, ja, setzt euch mal alle in U, ne, eine 30-köpfige Klasse. Und sagt so, ja, und zwar sieht das wie folgendermaßen aus. Lisas Mutter hat mich gestern angerufen. Die Anna hat mit Lisas Papa ein Verhältnis und ich wollte euch da irgendwie mal kurz drüber informieren. Ja, dann wussten es natürlich 30 Schüler, große Pause, dann wusste es die ganze Schule und dann sind die mittags nach Hause gefahren, wussten es die ganzen Eltern. Da wussten sie. Ja, und dann war es natürlich... eine Sache von 2 Tagen, dann wussten es wirklich alle in unserem ganzen Dorf. Und dann geht das halt wirklich los, dass sie dann ihn als Kinderficker bezeichnen auf dem Schützenfest und sowas, ne? Ja. Und man als Kind dann auch wirklich ein bisschen... Du hast dich natürlich geschämt auch. Ja, natürlich. Ja, weil du warst ja mitten in dem Skandal irgendwie mittendrin, obwohl du völlig unbeteiligt warst. Ja, und man ist halt auch furchtbar alleine, wenn dann die beste Freundin weg ist. Natürlich. Und die Beziehungsperson. Mit meiner Mutter kam ich nie wirklich gut klar. Die hatte dann auch andere Probleme in dem Moment. Du hattest damals geglaubt, letztendlich ist deine beste Freundin und daran schuld. Genau. Und daraus wurde dann aus der Freundschaft wurde dann Feindschaft. Ja, absolut. Wann ist dir denn so der Gedanke gekommen, Mensch, die war erst 15, na gut, fast 16, aber der Kerl war 40. Der ist eigentlich schuld. Wann sind dir diese Gedanken zum ersten Mal gekommen? Es hat lange gedauert, also weil das ging dann nachher weiter. Ich habe mehrfach versucht, den Kontakt zu meinem Vater wieder aufzubauen. Und er mir dann, das ging dann auch mal wieder ein paar Wochen gut und dann fing das wieder an, dass sie dann Lügen erzählte. Die hat mein Vater ihr dann bedingungslos geglaubt, weil gut, er war halt verliebt. Ja. Und dann ging das halt weiter, dass ich halt irgendwann gedacht habe, so, ja, man kriegt halt ein bisschen Abstand. Ich bin dann weggezogen zum Studium, sie ist weggezogen. Irgendwann ging die Beziehung dann mit den beiden kaputt nach 5 Jahren. Ach so, das hat 5 Jahre hat das gehalten. Genau. Ah ja. Aber von Seiten deiner Mutter musst du doch eigentlich dahin geführt worden sein, nach dem Motto, er ist der Schuldige, er ist der Hauptschuldige. Ja, aber sie macht das, sag ich mal, auf eine Art... wo man das ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, weil sie wirklich da massiv gegenredet. Auch wenn ich sage, ich habe jetzt Kontakt zu ihm oder so, redet sie das immer schlecht und ist immer dagegen. Ja, ja, und dann ja aber man kann sie auch gut verstehen und wahrscheinlich hat sie auch im großen Maße recht. Ja, sie ist auch damals dann zu ihren Eltern gefahren und hat mit denen darüber geredet. Ja. Aber ja, mir war das einfach damals überhaupt nicht recht. Ne? Ich habe dann da gestanden und gesagt, wie kannst du jetzt noch dahin fahren? Wie kannst du jetzt noch für sie das mit regeln wollen mit den Eltern? Ne? Wie kannst du ihr jetzt den Gefallen tun? Mhm. In meinen Augen war sie einfach dann da die absolut Schuldige. Also eine ganz, ganz verworrene Geschichte. Ne? Jeder ist irgendwie beteiligt und wusste nicht, was er machen sollte. Und ja. Wie lange waren deine Eltern dann noch zusammen, nachdem das raus war? Oh, 3 Wochen. Also ich habe gesagt, ich komme nicht nach Hause, solange wir da alle zusammen wohnen. Mein Vater ist dann ins Wohnmobil gezogen und dann sind wir relativ schnell auch ausgezogen. Und du bist bei deiner Mutter geblieben? Genau, mein Bruder auch, ja. Und du sagst, dein Vater war mit dieser Freundin, die damals eine junge, ganz junge Frau war, noch 5 Jahre zusammen. Ja. Waren die in dem Dorf, in dem Ort zusammen? Ja, die haben das dann relativ öffentlich gelebt. Also das wussten dann alle. Die sind dann auch zusammen so mal zu Veranstaltungen gegangen. Sie hatte auch wirklich lange dann in einer Woche geschlafen. Am Wochenende war sie sowieso da. Mhm. Ja, ist dann auch also mit zu den Familienfeiern von meinem Vater, wo ich dann nicht mehr hingegangen bin, klar. Ja. Wie ist denn heute dein Verhältnis zu dieser Frau, zu der ehemaligen Freundin? Also der Hass wird einfach weniger. Ich sehe sie jetzt einfach immer so gut wie gar nicht mehr, vielleicht 1-2 Mal im Jahr, wenn ich dann mal wieder so zu Hause bin, wo ich auch ganz froh drüber bin, weil dieser Hass einfach... Ja, der bestimmt deinen Alltag. Ne? Du natürlich. Bist morgens wach und du hast einfach nur einen riesen Hass und du verlierst einfach den Blick für die ganzen schönen Sachen, die es halt auch drumherum gibt. Ja, ja, ich würde ja sehr wünschen, dass dieser Hass sich ganz auflöst, was diese Frau anbelangt, sondern dass du deinen Vater kritischer siehst. Ja. Du hast also, jetzt wieder ein bisschen... halt auch nicht einfach, ne? Wir standen dann da, wir hatten uns ja mal wieder gut vertragen für ein paar Wochen und dann fing ihr Bus war irgendwie schon weg und sagte, ja, wo muss ich denn jetzt hin? Ich sag ja, dann komm noch mit zu mir. Meine Mutter hat neu geheiratet. Und dann sagte sie, ja, weiß nicht und so, war jetzt natürlich eine doofe Situation, ob sie jetzt mit dann unbedingt zu meiner Mutter wollte. Ich fand es auch ein bisschen doof, aber ich habe es ihr dann halt angeboten. Mhm. Und dann meinte sie halt so, ja, dann kann ich auch mal gucken, wie der neue Mann von deiner Mutter ist. Vielleicht ist er ja was für mich. Und lachte. Oh, ja, ja, gut. Ja. Damit war es dann endgültig vorbei. Ja, verstehe, verstehe. Sie hat sich dann auch direkt auf die Zunge gebissen, war unüberlegt, aber... Ich vermute mal, dass diese Geschichte so auch für immer kaputt ist, dass da sich wahrscheinlich auch nichts mehr wiederbeleben lässt zwischen dir und der Freundin. Gut wäre nur, wenn du insofern Abstand bekämst dazu, dass du sagst, mir ist die egal. Ja, ich das wäre wichtig. Was? Du sagst, es gibt allmählich wieder ein bisschen Kontakt zu deinem Vater? Nee, also ich habe es immer wieder versucht. Ich habe es jetzt im Sommer, hatte er Geburtstag, habe ich ihm auch eine SMS geschrieben. Dann kam dann auch einen Tag später was zurück, aber er hat mir zum Beispiel dann nicht zu meinem Geburtstag gratuliert und ja, er macht mir eigentlich sehr deutlich, dass er da kein Interesse dran hat. Ja. Er sagt einfach, ich habe ihm damals so wehgetan, ich habe die Familie kaputt gemacht. Das ist wirklich unfassbar. Das ist ja fast schon perfide, dass der Mann dir die Schuld in die Schuhe schiebt, dass du die Schuldige seist an der Entwicklung der ganzen Sache. Das ist völlig absurd. Man kann dann einfach auch nicht dagegen an. Also wenn er dann diesen Standpunkt vertritt und es überhaupt nicht mit sich reden lässt. Nee, aber das zeigt viel über seinen Charakter, finde ich. Ja. Der nicht gut ist. Nee. Das wirst du vielleicht als Tochter nicht so ganz gerne hören, aber letztendlich hast du es ja am eigenen Leibe auch erfahren. Ja. Wenn er sich so darstellt im Moment und sich so verhält, dann ist wirklich das Klügste, wenn du auf Distanz bleibst. Und ich meine, wenn du schon eine SMS geschrieben hast und er nicht mal auf dir zum Geburtstag gratuliert, was willst du dann von dem? Mhm. Ja? Heftige Geschichte, Lisa. Heftige Geschichte. Ja. Du hast sie uns erzählt. Ich danke dir für das Vertrauen. Gerne. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Auch so. Dankeschön. Tschüss. Unser Thema heißt, wenn aus Freunden Feinde werden. Habt ihr das in eurem Leben schon mal erlebt, dass ihr euch mit einem Freund komplett überworfen habt? Vielleicht war es jemand, für den ihr die Hände ins Feuer gelegt hättet und diese Person hat irgendetwas ganz Schlimmes getan. Vielleicht hat sie euch betrogen um Geld, vielleicht ging es um sehr viel Geld. Vielleicht hat sie euch in einer Liebesangelegenheit betrogen, vielleicht hat sie euch aufs Übelste verraten oder denunziert sogar. Wie auch immer, wenn aus Freunde Feinde wären. Wenn ihr so etwas erlebt habt und mir darüber erzählen wollt, meldet euch 0800 220 50 50. Jacqueline ist hier. Jacqueline ist 18. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Jacqueline. Ja, ich rufe an, weil ich mich mit meiner besten Freundin ziemlich gestritten habe. Ja, wann? Ja, vor 4 Monaten circa. Und wie lange seid ihr schon beste Freundin? Seit 4 Jahren waren wir unzertrennlich. Wir waren wie Schwestern und ja, wir waren in einer Klasse alles. Ja. Und ja, da muss ich von vorne anfangen. Ja, genau. Was ist genau passiert jetzt? Ja, also ich habe ihr, seitdem ich sie kenne, immer von einem Junge erzählt, den ich sehr liebe und über Jahre vermisst habe, weil es war meine Sandkastenliebe und irgendwann haben wir uns aus den Augen verloren. Mhm. Und ja, ich habe halt immer darüber mit ihr gesprochen und alles. Ja, und irgendwann hat mein Vater mir mal die Nummer von ihm gegeben, weil unsere Eltern waren mal befreundet und dann habe ich ihn angerufen. Mhm. Ja, und dann wollten wir uns treffen, haben wir auch gemacht. Mhm. Aber ja, ich habe gemerkt, dass er sich eigentlich nicht so für mich interessiert, wie ich mich für ihn interessiere. Ja, ja. Also du warst immer noch interessiert, obwohl ihr euch lange nicht gesehen hattet. Ja, ja. Genau. Mhm, ja. Ja, und dann beim zweiten Treffen, das war dann ungefähr 2-3 Tage später an einem Wochenende, dann hat er mich gefragt, ob ich halt bei ihm schlafen will und da habe ich meine Freundin mitgenommen. Und ja, und dann ist das halt so zwischen den beiden passiert, wo ich daneben lag. Oh, und ich, Moment, ja. Du lagst daneben? Ja, also es war schon, also es ist eine ziemlich heftige Geschichte. Allerdings. Also für mich. Wie kam das denn, dass ihr alle drei in einem Bett gepennt habt? Ja, also... ungewöhnlich, ne? Der Typ war dir ja relativ fremd. Du hattest ihn erst einmal gesehen. Wie kam das dazu, dass ihr gleich dann so intim übernachtet habt? Also ja, so fremd ist er. Ich kenne ihn ja noch von früher, ja, so wie wir uns gesehen haben. So ja, verändert haben wir uns eigentlich gar nicht. Ja, und ja, dann haben wir uns ja dann so mal gesehen. Und dann irgendwann habe ich ja dann am Wochenende da geschlafen. Da dachte ich nehme meine Freundin mal mit. Damit das nicht, ja, ich weiß auch nicht, warum ich das eigentlich genau mitnehmen wollte. Und ja, dann habe ich aber auch schon die ganze Zeit gemerkt, dass da zwischen den beiden irgendwie gefunkt hat. Und ich habe meiner Freundin, also die heißt Janine, ich habe mir da eigentlich ziemlich vertraut, dass sie aber eigentlich nichts machen würde. Aber irgendwann wart ihr zu dritt im Bett. Ja, also wir haben noch einen Film geguckt. Mhm. Und die ich habe das ja gemerkt, dass die beiden sich füreinander interessieren. Und dann... Ja, und dann halt ist es passiert. Also wir haben ja dann den Film gesehen und ich habe mich umgedreht und habe halt so getan, als ob ich schlafen würde. Mhm. Und die dachten das auch, die beiden, und haben dann den Film halt auch ausgemacht irgendwann. Und dann ist es passiert zwischen den beiden. Das heißt, du hast das alles mitgehört, ja, wie die Sex miteinander hatten. Ja, und jeder fragt mich eigentlich, warum ich dazu nichts gesagt habe und einfach liegen geblieben bin. Du bist einfach liegen geblieben? Ja, das frage ich mich heute auch. Ja, ich war aggressiv, mhm, enttäuscht und eigentlich alles so in dem Moment. Und mhm, da dachte ich, mach's jetzt besser gar nichts, wartest du bis morgen ab. Wie lange hat denn die Aktion gedauert? Ja, eine halbe Stunde, bestimmt. Halbe Stunde, 5 Minuten. Und dann haben die gepennt? Ja. Dann haben die gepennt. Du konntest wahrscheinlich vor lauter Aufgewühltheit nicht schlafen? Ja. Wie war das denn am anderen Morgen? Haben die so getan, als wäre nichts passiert? Ja, und sie hat schon eigentlich gemerkt, dass sie einen Fehler gemacht hat, und hat mich auch, wo er dann kurz auf Toilette war, auch gefragt, ob ich sauer bin. Habe ich gesagt, ja klar und so. Und dann irgendwann hat er uns mit einem Auto nach Hause gefahren. Dann hat sie mich abends die ganze Zeit angerufen und ich wollte nicht abnehmen, weil ich war so enttäuscht von ihr und so sauer. Ja, ich hätte nicht mit ihr reden können. Dann hat meine Schwester mit ihr geredet, und aber hinterher habe ich auch den Hörer genommen, weil sie meinte, da war nichts, und ich habe das eigentlich alles mitbekommen und sie hat eigentlich alles abgestritten. Ach so, sie hat das auch noch abgestritten, was du wirklich nur ganz klar mitbekommen hast. Ja. Hast du ihr das denn irgendwann gesagt? Ja, pass mal auf, du kannst dir gar nichts abstreiten, ich habe alles gehört. Ja, aber sie gibt das in dem Sinne trotzdem nicht zu, da war halt nicht viel. Ja, also ich meine, die hätten ne? jetzt nicht miteinander, ja, das ist Quatsch. Ja, sie sagt schon, dass sie ein bisschen gefummelt haben, und das finde ich auch schon schlimm, aber miteinander geschlafen haben sie auch, und da gibt's nicht zu. Ja, und warum ich eigentlich anrufe, ist, weil ich hänge noch ziemlich an meiner besten Freundin, die waren wie eine Schwester für mich, und ich weiß auch, dass es ihr leid tut. Die sind zwar heute immer noch zusammen, aber ich meine, 4 Monate ist das her. Achso, die sind dann wirklich zusammengekommen und sind heute dann auch noch zusammen. Ja. Die ist so alt wie du? Ja, 2 Jahre jünger, 16. 16. Und er? Wie alt ist er? 19. 19. Ja, und ich weiß nicht, ob ich ihr verzeihen soll oder nicht, weil auf eine Art Familie ist sie auch schon. Vielleicht ist das ja auch alles noch ein bisschen frisch, aber wir waren halt unzertrennlich. Also die ruft dich ab und zu mal an oder versucht dich anzurufen? Ja, oder schreibt mir eine SMS. Und was schreibt sie? Sie schreibt, ob wir uns mal treffen, also nicht per Telefon, persönlich, ob wir das mal so besprechen sollen. Mhm. Ja, Jacqueline, das ist eine schwierige Frage. Das kommt jetzt darauf an, wie gekränkt und wie verletzt du bist. Das ist natürlich ein schwerwiegender Vorfall. Da gibt es gar nichts zu reden. Aber die Frage ist jetzt erstmal, wie du dich zurzeit fühlst. Ja. Wenn du daran denkst. Ja, immer noch ziemlich enttäuscht. Aber ich habe ja auch gesehen, dass es zwischen mir und Benny eigentlich wirklich, dass es dann nicht richtig gefunden hat. Mhm. Also bei mir zwar schon, bei ihm nicht. Und das wird auch, glaube ich, so bleiben. Das hast du schon so akzeptiert, dass das zwischen euch beiden nichts wird? Ja. Und hast es auch... Also, ich glaube, vielleicht irgendwann nochmal. Aber durch Janine, glaube ich, ist das jetzt alles richtig kaputt gegangen, weil wir haben uns jetzt auch gestritten. Nehmen wir mal an, dieser üble Vorfall da in dem Bett wäre nicht passiert. Und Janine heißt sie, ne? Ja. Janine und Benny wären, weiß ich jetzt, ein paar Wochen später zusammengekommen. Ganz normal. Wie wäre dein Gefühl dann? Ja, dann wäre ich auch enttäuscht. Aber ich glaube, das würde ich dann auch akzeptieren, wenn sie ihn richtig lieben würde und mit mir vernünftig darüber sprechen würde. Weißt du, das Schlimme an der Geschichte ist ja, gut, wenn die beiden sich jetzt verknallt haben... So ist es dann halt. Aber das Schlimme ist, dass sie wusste ja, dass du sehr interessiert bist an ihm. Das war erst das zweite Zusammentreffen. Und dass sie dann gleich beim zweiten Mal hat sich auf ihn eingelassen, wo du auch noch daneben lagst. Das ist schon sehr schlimm, wenn man das in einer Freundschaft macht. Da gibt's gar nichts zu reden. Ja. Aber andererseits, die Welt ist voller Fehler und jeder von uns macht manchmal schlimme Fehler. Und wenn sie, es kommt jetzt ganz darauf an, was für eine Position sie jetzt einnimmt, ob es ihr wirklich sehr leid tut, ob ihr sehr auch an der Freundschaft zu dir gelegen ist. Hast du den Eindruck? Ja, also so richtig entschuldigen tut sie sich auch nicht. Weil ich glaube, wenn wir uns persönlich mal aussprechen, dass sie es dann machen würde, aber so richtig, also ich hätte mich anders entschuldigt, hätte ich den Fehler gemacht. Mhm. Weil von ihr kommt so eigentlich nicht viel rüber, aber... Also ich würde es anders machen, wenn mir was richtig leid tun würde. Aber dennoch bin ich erstaunt, dass du doch die Freundschaft vermisst. Mhm, zu ihr. Sehr sogar. Sehr sogar. Mhm. Ja. Wunder mich. Sie hat etwas Schlimmes gemacht. Sie entschuldigt sich nicht gar nicht mal richtig. Und dennoch bist du zwiegespalten. Du bist nicht nur zornig auf sie, sondern da ist auch noch eine gewisse Wehmut an alte Zeiten der Freundschaft da. Ja. Vielleicht wäre eine Möglichkeit, Jacqueline, wenn sie dir nochmal eine Sims schreibt, dass sie sich ganz gern mit dir treffen würde. Ja. Dass du dich dann darauf einlässt. Ach so, ja, wollte ich gerade fragen, ja. So, und dann musst du mal gucken, wie sie sich in diesem Treffen verhält, wie sie sich entschuldigt, ob sie sich entschuldigt, ob du das Gefühl hast, dass sie das wirklich sehr ernst meint oder ob sie das einfach nur so dahin redet. Und von diesem Treffen und wie das abläuft und welche Stimmung da herrscht, da würde ich an deiner Stelle es von abhängig machen, ob du dich nochmal auf die Freundschaft vorsichtig einlassen würdest. Mhm. Ja, dann werde ich das so machen. Okay. Du musst mal überlegen, das ist natürlich jetzt so ein Seiltanz, das Ganze. Ja. Aber du bist ja interessiert an der Freundschaft, das muss man dann ja auch ernst nehmen. Und du wärst ja unter Umständen auch zum Verzeihen bereit, ne? Ja, also wenn es dir richtig leid tun würde und ich sehe das dann eigentlich, ja. Dann ja, könntest du denn damit leben? Nehmen wir mal an, sie würde sich wirklich richtig entschuldigen und ihr würdet wieder enge Freundinnen werden. Könntest du denn damit leben, dass er an ihrer Seite ist? Ist auch ein komisches Gefühl. Ja, das ist wirklich ein komisches Gefühl. Also es kommt auch drauf an, also dann sollte sie mir eigentlich nicht davon so erzählen, was sie mit ihm hat oder so. Und auch schwierig, ne? Auch schwierig, unter besten Freundinnen, da bequasselt man ja eigentlich alles. Ja, das stimmt eigentlich. Mhm. Also da müsste ich auch gucken, wie das dann wirklich dann ist, wie ich dann damit umgehe. Ja, also wenn es nochmal einen Gesprächswunsch ihrerseits gibt, geh doch mal darauf ein und guck mal, wie die sich so verhält. Vielleicht verhält die sich ja auch so blöd, dass du weißt, nee, erstmal nicht. Mhm. Vielleicht ist sie aber auch nett und du sagst, okay, wir können es ja vorsichtig wieder angehen. Wer weiß, wie lange die noch zusammen sind, weiß man ja auch nicht. Ja. Das ist ja ein zweites Thema. Ja. Aber wenn du jetzt da wirklich ein Interesse an der Freundschaft hast und ihr auch die Chance geben möchtest oder euch die Chance geben möchtest, dann geh es vorsichtig an. Mhm. Na? Ja. So würde ich es mal machen, Jacqueline. Okay. Wünsche ich viel Glück und alles Gute. Ja, Domian? Ja. Könnte ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne. Wir rufen dich immer an wegen der Anschrift, ne? Ja, okay. Okay, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer. Und unser Thema heute Nacht heißt, wenn aus Freunde Feinde werden. Habt ihr das in eurem Leben schon mal erlebt? Haben ja eigentlich sehr viele Leute erlebt, dass man vielleicht irgendwann mal sehr eng mit jemandem zusammen war und dann ist etwas passiert und man kippt völlig in die andere Richtung. Ich habe sowas auch schon erlebt. Und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass man vielleicht mal früher ganz eng mit dieser Person war, weil die Person einen so enttäuscht hat, dass man dann doch eher auf Abstand gegangen ist. Und wenn es vielleicht auch keine Feindschaft ist, aber doch eine große Distanz, weil man das vielleicht nicht vergeben kann, was derjenige getan hat. 0800 220 50 50. Hier ist Stefanie. Stefanie ist 19. Morgen. Hallo. Hallo Stefanie. Was ist bei dir passiert? Also, als ich 14 war, hatte ich eine beste Freundin. Wir hatten die gleiche Clique, nur sie war eigentlich recht unbeliebt und unsere Clique hat uns damals gegeneinander aufgehetzt. Sie hat mir halt erzählt, dass meine beste Freundin hinter meinem Rücken sehr schlecht über mich reden würde. Mhm. Und ich kannte halt auch ihre Eltern seit frühester Kindheit und sie hatte ein total schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern. Mhm. Ihre Mutter hat mir in ihrer Anwesenheit gesagt, mir ist ganz egal, was mit meiner Tochter passiert. Und durch dieses Aufhetzen der Clique habe ich sie halt ziemlich psychisch fertig gemacht. Ich habe ihr eingeredet, sie wäre zu nichts fähig. Alle würden sie hassen, ihre Eltern, unsere Klassenkameraden, unsere ganze Clique. Also du hast dich von der Clique auch aufhetzen lassen? Ja. Warum, wenn es deine beste Freundin war? Ich weiß nicht, ich war 14, ich war dumm, ich war naiv. Mhm. Sie haben mir halt erzählt, sie hätte hinter meinem Rücken übelst über mich geredet, ich wäre die größte Schlampe. Achso, dann war das so eine Gegenreaktion. Genau, und dann fing es halt immer weiter an, dass die Klasse hat auf ihr rumgehackt, wo ich mich dann aber rausgehalten habe. Ich habe sie einfach wirklich nur eingeredet, sie wäre zu nichts fähig, alle würden sie hassen. Sie war auch etwas moppiger. Alle haben mir und auch ich haben mir eingeredet, sie würde mit ihrem Aussehen nie einen Freund kriegen. Mhm. Und sie hat halt total den Druck von allen Seiten, dass sie dann angefangen hat, sich mit 16 Suizidversuch zu begehen, worauf sie dann in die Psychiatrie gekommen ist. Oh, war ja. Ich seitdem leider keinen Kontakt mehr mit ihr habe, sie auch in eine andere Stadt zu ihrem Freund gezogen ist, mittlerweile auch ein Kind hat. Ja. Ich von ihrer jetzigen besten Freundin halt weiß, wo sie wohnt, sie hat versucht habe zu besuchen, wo sie mir nur die Tür aufgemacht hat, mich angeschrien hat, geh weg, mir die Tür zugemacht hat. Auch ich habe ihr Briefe geschrieben, sie antwortet nicht darauf und ich schäme mich einfach total dafür, was ich damals getan habe. Und es tut mir wahnsinnig leid, aber sie will mir nicht verzeihen. Dann sitzt das so tief in ihr, dass sie allein, wenn sie dich an der Tür gesehen hat, schon direkt los schimpft und brüllt. Ihr wart vorher viele Jahre, sagtest du, befreundet gewesen. Also, ich kenne sie, seit ich 3 Jahre alt bin. Sandkastenfreundschaft, kann man sagen. Ja, das ist traurig, wenn sowas passiert. Und vor allen Dingen, wenn man dann... Ich schäme mich auch dafür. Ich war 14, aber ich hätte auch vom Verstand her so weit sein müssen, dass ich vielleicht erst mit ihr rede. Und ich habe einfach nur drauf gehört, was die anderen gesagt haben, weil ich wollte mich auch nicht gegen die anderen aufhetzen, so, weil sie hatte echt einen schlechten Stand. Gab es denn damals mal so ein, vielleicht, als es noch nicht so ganz schlimm war, mal ein Gespräch zwischen ihr und dir, dass sie dich gefragt hat, hey Stefanie, was ist los, warum verhältst du dich jetzt auch mir gegenüber so? Gab es das mal? Ja, daraufhin habe ich zu ihr nur gesagt, tu doch nicht so, du redest hinter meinem Rücken doch nur schlecht über mich und bei den anderen versuchen, besser dazustehen, worauf dann von ihr nur kam, was habe ich denn gesagt? Und ich so, ach, tu doch nicht so, du laberst doch nur rum, dass ich die größte Schlampe wäre. Ja. Und sie hat gesagt, das würde ich nie sagen, du bist meine beste Freundin. Und alle haben immer weiter gedrängt, Steffi, lass dich nicht. Also heute ist ja klar, dass du komplett im Unrecht warst. Ja. Und sie... Ich habe mehrmals versucht, seit 2 Jahren sie versucht zu kontaktieren. Und sie blockt total ab. Also, wenn du schon du hast Briefe auch geschrieben? Ja. Mehrere, ja. Und hast in den Briefen immer wieder dich entschuldigt und geschrieben, dass es dir leid tut? Ja, und ich weiß, dass es für mein Verhalten einfach keine Entschuldigung gibt, und ich schäme mich auch tierisch dafür. Das hast du ja alles in die Briefe reingeschrieben. Ja. Und du bist sogar hingefahren. Ja. Und standst vor der Tür und sie hat dich angeschrien und hat dich rausgeschmissen quasi. Genau. Wieder. Dann kannst du nichts machen, Stefanie. Ich weiß, und ich glaube einfach, hätte ich damals einfach versucht, mit ihr zu reden, weil das alles nicht passiert und ich vermisse sie auch total. Sie war seit dem Sandkasten meine beste Freundin. Ich vermisse sie einfach, aber ich weiß, dass es für mein Verhalten auch keine Entschuldigung gibt. Weißt du, wenn du das so klar gesagt hast, ist das ein guter Charakterzug von dir, finde ich. So. Wie gesagt, du hast auch einen schlimmen Fehler gemacht, aber du warst, das ist vielleicht auch schon durchaus zu erklären oder auch zu entschuldigen, weil du noch sehr jung warst und hin und her gerissen warst dazwischen den ganzen Klicken in der Schule und was die anderen sagten. Okay. Jetzt hast du dich so entschuldigt und hast ihr ein Signal gesetzt, dass du gerne wieder Kontakt mit ihr haben würdest. Ja. Jetzt musst du schweigen, jetzt darfst du nichts mehr tun. Du hast getan, was du tun kannst. Wie gesagt, das finde ich gut, dass du dich so verhältst. Aber du darfst nicht mehr machen, weil du ihr sonst auf die Nerven gehen könntest. Ja. Jetzt kann man hoffen, dass sie irgendwann vielleicht in 1-2 Jahren, wenn noch mehr Zeit vergangen ist, vielleicht auch ein bisschen anders denkt und die Sache auch so sieht, nach dem Motto, naja, ihr tut es leid und sie hat wirklich jetzt alles getan, was man tun kann, dann muss der erste Schritt von ihr ausgehen. Ja, ich habe halt mit ihrer besten Freundin, das ist ja auch eine gute Freundin von mir, habe ich halt Kontakt und sie hat auch zu ihrer besten Freundin gesagt, dass sie mich vermisst, aber der Schmerz halt einfach zu tief sitzt und sie mir nicht verzeihen kann, weil ich habe sie in die Psychiatrie gebracht und durch den Suizidversuch und sie kann mir einfach nicht verzeihen. Ja, vielleicht... Gibt ja den Spruch, die Zeit heilt alle Wunden. Stimmt zwar nicht immer, aber oft stimmt's schon. Vielleicht bringt ja die Zeit, so die Jahre, die vielleicht noch vor euch liegen, vor uns liegen, ein bisschen Entspannung in die ganze Sache. Ich hoffe es. Geht es ihr denn jetzt im Moment, du hast ja Kontakt mit ihrer besten Freundin, geht es ihr denn im Moment einigermaßen seelisch wieder gut? Ja, sie hat die Schule jetzt abgebrochen, aber aufgrund ihres Kindes, sie kümmert sich momentan nur noch um ihr Kind. Ja. Sie hat jetzt den neuen Freund und ihr geht's gut, das weiß ich. Also seelisch geht's ihr gut. Sie blüht in der Erziehung ihres Kindes auf. Gut, darüber kannst du dich ja schon mal freuen. Ja, das tue ich auch. Das musst du jetzt mal selbstlos einfach so hinnehmen, dass es ihr gut geht nach all dem ganzen Driss, der da passiert ist mit ihr und den schlimmen Zeiten, dass es ihr jetzt gut geht. Und warte einfach ab und hoffe, dass sich die Dinge zum Guten fügen. Ja. Ja? Okay. Und Domian? Ja. Könnte ich noch ein Autogramm bekommen? Ja, sehr gerne. Und deine Sendung ist ganz, ganz toll. Ich höre die jede Nacht. Das freut mich, dass du sagst. Vielen Dank für dein Kompliment. Okay. Wir rufen dich an, wegen der Anschrift. Okay, danke. Okay, tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Kurt. Kurt ist 49. Hallo, Kurt. Hallo, hier ist Kurt, ja. Ja, Kurt. Wenn aus Freunde Feinde werden. Ja, meine Geschichte ist mein Schwiegervater. Das war mein bester Freund. Ja. Und der hat mich so im Stich gelassen. Der hat dich im Stich gelassen? Ja. Wann war das? Das war im Jahr 2002. Ja, und warum hat er dich im Stich gelassen? Was ist da geschehen? Da ist meine Frau gestorben. Mhm. Und zwar an Brustkrebs. Und sie hatte 7 Jahre lang Brustkrebs. 7 Jahre lang hat sie gekämpft? Ja. Ja. Und ich stand immer zur Seite und habe dann nach einem Vierteljahr, also April, Anfang April, eine neue Frau kennengelernt. Mhm. So, und die ist dann im Juni in mein Haus gezogen. Das waren dann wie viele Monate nach dem Tod? 6 Monate. 6 Monate. Mhm. So, und da seitdem besucht er mich nicht mehr und ich bin eigentlich fertig. Also er nimmt ja übel, dass du dich so schnell auf eine neue Frau eingelassen hast. Ja, nachdem genau. Deine Frau, seine Tochter, gestorben war. Ja, und das Schlimme ist noch, meine Frau hieß Elke und seine Frau hieß auch Elke. Mhm. Seine Tochter. So, und das ist Achso, deine frühe Frau hieß Elke und die neue Frau heißt auch Elke. Ja. Mhm. Ja. Dummer Zufall. Hattet ihr Kinder miteinander, mit deiner ersten Frau Elke? Ja, wir hatten einen Jungen adoptiert. Ja. 1984. Und wo ist der jetzt? Der ist bei mir im Haus. Der ist, muss ich dazu sagen, geistig behindert. Ja. Und, naja. Und der hat dann auch keinen Kontakt zum Opa? Oh ja, da kriegt zum Geburtstag eine Karte und zu Weihnachten eine Karte. Aber das war's dann auch. Und das war's. Und die Schwiegermutter, was ist mit der? Die ist 1992 auch an Brustkrebs gestorben. Ach so. Wie tragisch. Ja. Das heißt, du vermisst deinen Schwiegervater als Freund schon sehr. Ja, wie meine Schwiegermutter gestorben war, 1992, da habe ich erstmal das richtige Verhältnis auf den... Ich muss dazu sagen, ich wohne auf dem Land, wir wohnen 100 Kilometer auseinander. Mhm. Ja. So, da wohnt in Thüringen und ich wohne in Halle an der Saale. Ja. Mhm. So, und da hat er mich manchmal, was heißt manchmal, da hat mir alle Vierteljahre hat er mich 14 Jahre besucht. Mhm. So, und er hatte dann mal eine Freundin kennengelernt, nach 5 Jahren von seinem Tod von seiner Frau. Ja, ja. So, und, aber die Kinder sind nicht klar geworden mit der Frau. Ja. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Mhm. So, und nun denke ich, dass der mir das übel nimmt, dass ich nach einem halben Jahr eine Frau kennengelernt habe. Ich bin. Ja, ja, klar, das habe ich schon so verstanden, dass er das. Hat er es denn auch mal so ausgesprochen? Nee. Er ist einfach nicht mehr gekommen. Er ist nicht mal gekommen und ich bin nun jedes Jahr, auch mit meiner neuen Freundin, fahre ich immer in seine Stadt, mhm, in Thüringen, nach Adern, mhm, kann ich ruhig sagen. Ja. So, und da ist jedes Jahr, die erste Woche im Oktober, Zwiebelmarkt. Und da habe ich mit meiner Frau und meinem Sohn und von meiner Frau ihr Sohn, haben wir da gesessen, die sind an uns vorbeigelaufen. Ach, der Schwiegervater ist an euch vorbeigelaufen? Der Schwiegervater und auch von meiner gestorbenen Frau, die Schwester, ja, mit dem Mann und ihrer Tochter, die sind an uns vorbeigelaufen. Und die haben euch gesehen? Ja, hm, die haben uns gesehen und mein Sohn, der ist natürlich hinterher gerannt. Verstehe. Und dann der Tom, also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber kann ich ruhig sagen, da ist mein Onkel Thomas und meine Tante Heike, ja. Da ist hingerannt und die haben sich nicht rumgedreht zu uns und sind nicht zu uns gekommen. Haben sie sich wenigstens dann mit dem Jungen ein bisschen beschäftigt? Eine Minute. Ja. Oh, das ist alles sehr hart. Hast du denn mal versucht, Kontakt mit deinem Schwiegervater aufzunehmen? Ja, ich rufe an, wenn er Geburtstag hat. Ach so, du rufst schon an. Ja. Und ihr sprecht dann auch ein paar Worte. Ja, und da ist Forster 70 geworden. Ja. Und da wollten wir eigentlich hinfahren. Ja. Und da wurden wir auch ausgeladen. Mhm. Nee, ihr könnt nicht kommen. Seine andere Tochter, die will das nicht. Und mhm, ich sage, wir waren 25 Jahre Kumpels. Wir waren... das war mein väterlicher Freund. Das war alles für mich eigentlich. Das war mein Vorbild. 25 Jahre lang mein Vorbild. Ja. Und dann auf einmal lässt er mich so im Stich. Könntest du dir vorstellen, dass ihr beiden Männer euch alleine mal trefft und euch aussprecht? Ohne Frauen? Ja, würde ich. Schlag's ihm vor, ohne deine neue Frau, du alleine. Ich meine, der Mann ist 70 Jahre alt. Und wenn du sagst, du hältst ja offensichtlich große Stücke auf ihn. Ja. Und das ist eine Verbindung zu deiner alten Zeit und zu deiner Frau, deiner verstorbenen Frau Elke, was ja ein wichtiger Teil deines Lebens ist. Ja. Sag ihm, dass dir so viel daran gelegen ist. Und du möchtest dich mit ihm alleine unter vier Augen mal treffen, wo auch immer. Könnt ihr ja hinfahren, wo ihr euch treffen wollt. Ja, aber guck mal, Thymian, meine Frau liegt bei uns hier auf dem Friedhof im Dorf. Mhm. So, die war ganz toll beliebt. Und er wohnt 100 Kilometer weg. Die kommen 100 Kilometer hier fahren, gehen auf den Friedhof, immer ein Jahr, legen ein paar Blumen hin und kommen nicht bei mir vorbei. Das tut mir so weh, weißt du? Verstehe. Ja, deswegen muss jetzt ein neuer Anlauf passieren. Und nicht mit den anderen Leuten zusammen. Du auch nicht mit deiner neuen Frau Elke. Hm? Du alleine mit ihm. Ich glaube, das ist, wenn überhaupt, ist das die Chance, Frieden, ein wenig Frieden in die ganze Sache reinzubringen. Denn das muss ihn ja auch beeindrucken, wenn du nach so vielen Jahren sagst, Mensch, du, mir liegt daran. Lass uns auf jeden Fall irgendwie einen Kontakt wieder aufrechterhalten. Wer weiß, wie lange wir noch leben. Muss man ja so sehen. Ja, ich bin ja auch behindert, weißt du. Bitte? Ich bin ja auch gehbehindert, weißt du. Und, ja. Und ich war so stolz auf den. Und, ja. Und dann lässt er mich so fallen. Das ist traurig. Man kann es natürlich im ersten Moment vielleicht auch ein bisschen verstehen, dass er damals schockiert war, dass er hatte seine Frau verloren und dann seine Tochter verloren. Und wenn dann der Schwiegersohn so schnell eine neue Frau findet, dir sei es wirklich gegönnt. Ich kritisiere das nicht. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Aber man kann es vielleicht auch ein bisschen verstehen, dass er da etwas irritiert war. Aber nun sind so viele Jahre vergangen. Das war im Jahre 2002. Und das muss ihn überzeugen, dass du nach so vielen Jahren noch sagst, pass mal auf, mir liegt eine ganze Menge an dir. Lass uns wieder Freunde sein. Das müsste ihn eigentlich rühren, finde ich, wenn du ihm das sagen willst. Lass uns unter vier Augen sprechen. Mach es, ruf ihn an. Mensa? Ja, finde ich ja. Da vergibst du dir gar nichts. Ihn alleine. Ihm sag, dass du mit ihm alleine dich treffen möchtest. Trefft euch in der Kneipe oder weiß ich wo, was für euch das Beste ist. Gut. Versuch es, damit du ja auch für dich so sagen kannst, ich habe alles versucht. Dann sind die auch gefrieden, weißt du? Ja, glaube ich. Das bei jedem Geburtstag rührt mich das und das macht mich so kaputt. Ja, das glaube ich. Also, versuch es. Der Versuch ist es auf jeden Fall wert, Kurt. Gut. Und ich wünsche dir wirklich viel Glück und dass ihr beiden wieder zueinander findet. Gut. Alles Gute. Dann danke ich dir. Kann ich noch Autogramm geben? Ja, sehr gerne. Dann rufen wir dich auch nochmal an. Du legst bitte auf und wir rufen gleich nochmal zurück. Gut, danke. Alles Gute, Kurt. Tschüss. Sehr schön auch deine Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So nett heute alles hier wieder. Bernd, 40 Jahre. Guten Morgen, Bernd. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Bernd. Ich höre auch auf deine Sendung und muss sagen, du machst eine tolle Arbeit. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Dankeschön. Ja, zu unserem Thema. Ja, zu unserem Thema. Ich habe eine sehr schwierige Situation. Ich bin HIV-positiv seit über 10 Jahren. Mhm. Ich lebe auch habe mit einem festen Partner zusammengelebt in einer Wohnung. Ja. Und vor 4 Wochen wurde mein Gesundheitszustand so schlecht, dass ich wieder ins Krankenhaus musste. Ja. Da fing es dann an zu kriseln bei uns. Und vor gute 3 Wochen kam er dann mit seinem neuen Freund hier ins Krankenhaus, hat mir ihn vorgestellt und sagte mir platt vom Kopf, das ist sein Nachfolger, mit dem ist ja sowieso nicht mehr viel los. Das hat er zu dir gesagt? Du bist jetzt auch im Krankenhaus? Ich bin noch im Krankenhaus. Und er sagt zu dir, das ist hier der Nachfolger, mit dir ist sowieso nicht mehr viel los? Ja. Boah, ist das hart. Ja. Ist das hart und gemein? Ja. Ist das mies und schäbig? Und ich liege hier im Bett und ich sag, wenn ich könnte, hätte ich ihn rausgeworfen, ich war nicht mehr in der Lage. Ich habe auf den Knopf gedrückt, dass ich fester kam und die haben ihn dann beide hinausgebeten. Ich glaube, sonst wäre ich ausgetüttelt. Weißt du, ich finde schon so unglaublich rücksichtslos von dem, dass der den neuen Mann auch noch mit ins Krankenhaus bringt. Ja, ich meine, wenn er ein halbes Jahr gewartet hätte, wie sich unter der Erde lieb, vielleicht dauert es noch ein halbes Jahr, ich weiß es selbst nicht. Und wäre dann vielleicht auf die Beerdigung gekommen, ist dann, da hätte ich ja nichts drauf entgegen, das hätte ich ja nicht gesehen. Aber Wie ist denn dein Gesundheitszustand im Moment heute? Ja, das ist Endstadium und die Ärzte kämpfen mit mir und Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ich habe eine Infusion nach der nächsten läuft und ich habe sozusagen nicht einen Christbaum in der Wohnung stehen, ich habe einen Christbaum mittlerweile am Arm hängen. Ne? Mhm. Du sagst Endstadium, ist das wirklich so? Oder? Ja, das haben die Ärzte noch gesagt. Das haben die Ärzte, es gibt keine Rettung. Nein, also keine Rettung sowieso. Rettung nicht. In dem Sinne, also eine Verzögerung, sagen wir so. Ja, aber die Verzögerung, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, das ist in den nächsten Wochen, Monaten. Ja. Das heißt, du musst dich mit dem Gedanken beschäftigen, dass du vielleicht dass du sterben wirst. Im Laufe des nächsten halben Jahres oder so. Ja, wenn ich Pech hatte, ist es vor Weihnachten. Wenn ich Glück habe, ist es Anfang nächsten Jahres. Vielleicht erlebe ich nochmal einen Frühling, aber mehr wird es nicht mehr sein. Ne? Welche Krankheitserscheinungen hast du im Moment? Was habe ich? Die Leber, die Blutwerte, die sind so abgeschmiert. Ich habe 3 Helferzellen, also wenn man laut Papier geht, 3 Helferzellen. Denen kann ich alle schon Namen geben. Die Viruslast ist nicht mehr messbar und also ein Gesamtkörper, ein ganz schlechter Zustand des gesamten Körpers. Ja, kann nicht mehr laufen und erbreche nur noch Durchfälle und. Wie viel wiegst du noch? Bitte? Wie viel wiegst du noch? Ich wiege jetzt noch gut 40 Kilo. 40 Kilo? Ja. Mhm. Ich habe mal gewogen, gute 90. Ja. Wie groß bist du? Ich bin 1,87. 1,87 und 40 Kilo? Ja. Ich glaube, dann kann man sich klar machen, wie schlecht es dir geht. Ja. Sag mal, dieser Freund, dein ehemaliger Freund, 10 Jahre habt ihr eure Leben miteinander verbracht. Ja, 10 oder 12. Ich bin im Moment ein bisschen miteinander durch die ganzen Medikamente. Und habt auch zusammen gewohnt. Wir haben zusammen gewohnt und er wollte mich heute mal zu heiraten. Waren das denn glückliche 10 Jahre? Ach ja, im Grunde genommen würde ich sagen, ja. Aber alles, was jetzt in diesen 4 Wochen... Nee, davon abgesehen mal. Ich wollte mal wissen, wie es früher war, ob du mit dem Mann glücklich warst. Ja. Das schon. Das heißt, du hast jetzt eine Seite von ihm kennengelernt, die du nie geahnt hast. Nein, habe ich nie mit gerechnet. Ich habe immer gedacht, als er mich damals fragte, ob wir heiraten sollen, habe ich immer gesagt, gute und schlechte Zeiten. Und er wusste ja auch sofort, dass ich positiv war. Da habe ich ja damals schon mit offenen Karten gespielt. Mhm. Da hat er zu mir gehalten. Ja. Fand ich auch sehr, sehr erstaunlich und habe mich sehr, sehr gefreut. Aber ich habe es gerade nicht ganz mehr in Erinnerung, was du am Anfang gesagt hattest. Als ihr beiden euch kennengelernt habt, warst du da schon HIV-positiv? Ja. Da warst du schon positiv. Ja. Und da hast du mit offenen Karten gespielt und das war für ihn kein Problem. Nein. Mhm. Und ist das jetzt wirklich so, dass in dem Moment, wo es dir vor 4 Wochen merklich schlechter ging, dass er dann sich plötzlich so verwandelte? Ja. Also ich war noch eine Woche zu Hause, da hat er mich dann gepflegt. So einigermaßen, wie er konnte, oder wie wir halt beide zurechtkamen. Und als es dann so schlimm wurde, dass ich mit einem Notarztwagen nachts abgeholt wurde, da hat sich dann sein Leben auch radikal geändert. Und dann hat er mich wohl abgeschrieben. Oder er hat mich damals schon beerdigt und hat jetzt dann gesagt, so, dann irgendwas Neues. Unfassbar. Es tut mir so leid für dich. Es tut mir so leid für dich, weil das so gemein ist und so menschlich unter aller Sau. Also... Ja, also ich... Glaubst du denn, dass er schon länger einen Freund hatte und es dir nicht gesagt hat? Ich vermute es jetzt, aber ich weiß, also er war bei mir immer so fürsorglich und hat so getan, als ob er sich um mich kümmert. Das hat er auch getan, nur was mir dann jetzt im Nachhinein so auffällt, dass er abends viel unterwegs war und angeblich beruflich unterwegs und... Aber das jetzt alles stimmt, weiß ich auch nicht. Ja, als du dann die Krankenschwester gerufen hast und die sollten rausgehen aus deinem Krankenzimmer, haben die noch was gesagt oder sich gewehrt oder was? Wie ging das? Nö, sie haben beide dann nur gesagt, leb wohl. Leb wohl. Ja, das war der letzte Satz. Ich bin doch so fassungslos, dass dieser neue Freund mitgekommen ist. Wie taktlos. Ja. Hat er irgendwas gesagt überhaupt? Nee, er stand einfach nur daneben und grinste und war wahrscheinlich irgendwie glücklich, dass er jetzt einen festen Freund hatte. Also ich empfinde das so, als wäre dein Freund gezielt boshaft dir gegenüber. Ja, aber ich verstehe nicht, warum. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das wollte ich fragen. Du kennst ihn ja nun viel, viel besser. Warum macht er das? Warum quält er dich? Da blicke ich nicht durch. Blickst du nicht durch? Nein. Also das übersteigt im Moment mein Horizont. Das glaube ich. Und ich habe im Moment andere Sorgen, aber dieses jetzt nach oben drauf zu packen, das fand ich irgendwie die Krönung. Ja. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Also er weiß, dass ich in Sterben liege und dass die Ärzte mir kaum Hoffnung geben. Und dann hier aufzutauchen und sagen, deine Nachfolge ist schon da. Sieht recht attraktiv aus, muss ich sagen. Aber erschüttert. Ich verstehe es nicht mehr. Nein, das kann man auch nicht verstehen. Da gibt es auch nicht zu verstehen. Das ist einfach nur ganz schlimm. Ja, und dein Thema ist heute Freunde und wenn man die... Ja. Wie war das noch? Ja, wenn das Freunde Feinde werden. Ja, also das ist im Moment mein größter Feind. Wenn ich könnte, ich würde ihn durch Fenster schicken. Ist es denn so, dass du mehr zornig als denn traurig bist? Ja. Das ist gut. Ja. Das ist schon mal gut. Ja, also ich habe mich damit abgefunden, dass es bald zu Ende geht. Aber das jetzt obendrauf, also das ist wirklich nur noch Hass und... Und du hast dich auch damit abgefunden... Dass eure Beziehung kaputt ist? Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Also daran kann man nichts mehr kicken. Nein, aber es hätte ja auch sein können, dass du jetzt nur traurig bist und verletzt, nur traurig, aber du bist zornig und böse auf ihn. Ja, richtig zornig, böse, wütend, extrem. Mhm. Habt ihr denn einen gemeinsamen Bekannten- oder Freundeskreis? Ja, das schon. Hat dich da jemand mal besucht und dir etwas vielleicht erklärt, was da los ist mit dem? Nee, die blicken ja auch nicht durch. Also die kommen dich schon besuchen und sind auch fassungslos? Die kommen mich besuchen und nachdem ich ihnen das dann erzählt habe, schütteln die alle nur mit dem Kopf und sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das glaube ich denn nicht. Mhm. Und wenn ich dann ihnen einige SMS zeige und sage denen dann auch, fragt doch die Schwester selber, ob sie da rausgeworfen haben, dann versuchen sie es allmählich dann doch zu begreifen. Hat er denn, nachdem er jetzt rausgeworfen worden war von der Schwester, nochmal versucht, Kontakt aufzunehmen mit dir? Nein. Auch keine SMS geschickt? Nein, gar nichts. Er hat mir nur gesagt, leb wohl. Oder beide haben gesagt, leb wohl und das war's. Dieser Vorfall war jetzt wann genau? Vor gut drei Wochen. Mhm. Ja. Das ist heftig. Seitdem liege ich dann hier und warte jetzt ist es mir eigentlich egal, wann es zu Ende geht. Hm. Denn ich habe ja sowieso keine Perspektive mehr. Ja. Auch wenn es mal wieder besser werden sollte, was ja nicht zur Debatte steht, aber nach Hause komme ich ja eh nicht mehr, da liegt ja schon ein anderer im Bett. Der wohnt noch in eurer gemeinsamen Wohnung? Der ist bei uns jetzt in unsere gemeinsame Wohnung eingezogen, der liegt in meinem Bett. Du hast doch noch 1000 Sachen zu Hause an persönlichen Gegenständen und... Ja, vielleicht einmal sieht er sich jetzt an, vielleicht passen so meine Sachen, ich weiß es nicht. Boah, Bernd, aber dein Zorn ist wirklich berechtigt. Das ist so, ich sag's mal, das ist so ein Arschloch. Es ist so ein Arschloch. Aber was soll ich machen, du mir? Gar nichts. Ich liege hier und... Naja. Ein Killerkommando auf den Hals nützt auch nichts. Nein. Also ich... Nein, das soll man nicht sagen, aber ich bin ziemlich, ziemlich sauer. Also ich male mir mittlerweile oft Dinge aus, wo ich sage, naja. Sollte man lieber nicht tun, genau. Ja, vielleicht solltest du dich jetzt auf dich konzentrieren, dass du mit dir ins Reine kommst. Das ist viel wichtiger, dass du dich auf dich konzentrierst. Ja, ob ich das noch schaffe, ins Reine zu kommen, das weiß ich nicht. Also, ja, wobei du hast keine Schuld. Er wird irgendwann über sein Handeln nachdenken müssen. Er muss irgendwann mit sich ins Reine kommen. Ja, wenn er nochmal mit seinem Gewissen leben kann, dann kann ich bei ihm schon bald den Hut ziehen und sagen, ich würde damit nicht zurechtkommen. Ne? Mhm. Also so eine Boshaftigkeit... Ist ohnegleichen. Habe ich noch nie erlebt. Nein, ist ohnegleichen. Ist ohnegleichen, das habe ich auch noch nie gehört, sowas. Noch nie, vor allen Dingen, wenn es vorher ganz gut gelaufen ist und ihr ein eingespieltes Team wart. Ja. Ich wundere mich, Bernd, wenn du so geschwächt schon bist, dass du noch so gut sprechen kannst. Ja, wundert mich auch. Ich nehme im Moment alle Kraft zusammen. Mhm. Es drängt dich schon an, das Gespräch? Ja. Ja, verstehe. Ich habe Hochfieber, ich liege so bei knapp 42, nicht, aber 41,8 und... Ja. Hast du Angst vor all dem, was auf dich zukommt jetzt? Nee, jetzt nicht mehr. Es ist mir mittlerweile egal. Ich bin eigentlich jetzt froh, wenn es zu Ende gehen würde. Ja. Bist du gläubig? Ja. Ja. Der Pfarrer kommt auch. Ich will hoffen, dass er sich nicht mehr allzu lange Zeit lässt. Ich habe ihn bestellt. Und habe auch nochmal mit einem Psychologen ein Gespräch. Und muss mal gucken, dass ich jetzt irgendwie mit meinem Leben abschließen kann. Betest du viel? Ja, mittlerweile ja. Ja. Gerade jetzt so in der Vorweihnachtszeit geht das dann halt natürlich auch alles sehr nahe. Ne? Ja, natürlich, ja. Lieber Bernd, ich will dich nicht länger anstrengen. Ich habe mich gefreut, dass wir beide noch haben miteinander sprechen können. Ja, habe mich auch gefreut, also dass ich auf den letzten Druck durchgekommen bin. Bist ein sehr netter Mann. Und das tut mir sehr leid, dass dir das widerfahren ist. Ich habe schon jahrelang dich mal versucht, auf so ein anderes Thema anzurufen, aber dass es jetzt auf den letzten Drücker hingehauen hat, freut mich selber. Ja. Ich kann es ehrlich sagen. Ja. Tut mir eingefallen, bleib du wenigstens so, wie du bist. Ich wünsche dir, dass jetzt alles so ablaufen wird, wie du es möchtest. So wünsche ich es dir. Ja, du machst eine wirklich tolle Sendung und du hilfst vielen Menschen auch wirklich mit Schlauzekrins. Ich danke dir. Bitte. Auf Wiederhören, Bernd. Auf Wiederhören. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Thomas. Ja. Thomas ist 35. Hallo Thomas. Ja, guten Morgen, Domian. Ich habe so ein kleines Problem. Was heißt kleines? Für mich bricht eigentlich so die halbe Welt zusammen. Fangen wir mal so an. Ich habe einen guten Kumpel gehabt, bin mit denen aufgewachsen. Und bis zum 18. Lebensjahr in der Clique und so. Und auf seinen Geburtstag lerne ich meine Frau kennen, wo er auch Interesse dran hatte an der Frau. Thomas, ich muss dich mal was bitten. Wir müssen mal jetzt was anderes machen. Ich bin jetzt gerade noch in Gedanken sehr bei Bernd. Ja. Bleib du mal bitte in der Leitung. Wir machen mal ein paar Sekunden eine Pausenmusik und dann reden wir beide. Ja? Ist gut. Bleib einfach mal da. Bleib einfach da. Ja, danke. Ja, wir machen mal ein bisschen Musik und... Ja. Thomas, du bist noch da? Ja, selbstverständlich. Ja, entschuldige bitte. Das musste ich jetzt mal, ich musste mal einem durchatmen. Ja. Bitte fang doch nochmal kurz von vorne an. Sei so nett. Ja, gut. Also ich habe einen besten Freund gehabt. Ich bin mit ihm aufgewachsen bis zum 18., 20. Lebensjahr in der Clique. Mhm. Und er hatte irgendwann mal Geburtstag gehabt und hat dann ein paar nette Mädels eingeladen. Und auf dieser Feier lernte ich meine Frau kennen. Mhm. Und an dieser Frau hatte er auch Interesse. Und irgendwann zogen wir zusammen, meine Frau. Meine Frau war dann, sagen wir es mal so, ihre Mutter starb recht früh an Krebs. Mhm. Und ihren Vater hat sie nicht kennengelernt. Sie war vollweise. Wir haben recht schnell geheiratet und auch recht früh. Sie mit 18, ich mit 20. Und vor der Hochzeit mischte er sich nochmal ganz kurz ein und sagte, komm lieber zu mir, bei mir geht's dir besser. Und sie entschied sich dann aber doch für mich und sagte, nein, ich bleibe bei ihm. Ja, und dann kam das erste Kind. Es kam recht früh. Ja, und die Ehe so langsam hin, ich fing an zu arbeiten, ich habe Schichtarbeit, habe nur einmal im Monat am Wochenende frei, wo man was unternehmen kann, sonst in der Woche komplett durch und am Feiertag muss ich auch arbeiten und so. Ja, jedenfalls, es kam das zweite Kind und nach 10 Jahren, jetzt sind 10 Jahre rum, und im September sagte meine Frau, ich will die Scheidung. Aus heiterem Himmel? Aber ihr hat sich so langsam was angestaut, die letzten 2 Jahre, und sie hatte immer im Hinterkopf, was ist, wenn ich ihn genommen hätte, anstatt... Verstehe, mit ihr verheiratet zu sein. Ja. So, sie hat immer gesagt, sie hat sich einen Vergleichswert gesucht. Hattet ihr in diesen vielen Jahren den Kontakt miteinander? Nein, zu meinem Freund gar nicht mehr. Den habe ich komplett abgebrochen, weil ich wusste, dass er sich vor der Ehe nochmal eingemischt hat. Ah, ja, ja. Und meine Frau hat den Kontakt auch nicht mehr gehabt. Und der wohnte auch nicht bei euch in der Gegend? Das ist es. Er wohnt bei uns in derselben Gegend, in derselben Stadt und wir sind auch nicht weit entfernt. Und wenn man die Kinder mal wegbringt zum Kindergarten, zur Schule, meine Frau bringt sie weg, trifft ihn an der unterwegs und sieht ihn, aber weiß nicht, wusste nicht, wie sie sich verhalten sollte. Ja. Grüße ich ihn oder grüße ich ihn nicht. Und irgendwann, ja. Hatten die denn dann eine Weile eine heimliche Beziehung, bis deine Frau... Nein, das glaube ich nicht. Also da muss ich meiner Frau glauben. Das glaube ich ihr nicht, dass sie irgendwas heimlich hatte. Sie fing auf einmal im September an, ihm die Telefonnummer rauszukriegen, weil sie merkte, sie hat Probleme und er sagt zu ihr, irgendwann Mädchen, wenn du mal Probleme mit ihm hast, kannst du mich gerne anrufen. Und dann kamen die Probleme bei uns in der Ehe. Ja. Sie sagte irgendwann, ich habe keine Gefühle mehr für dich und ich liebe dich nicht mehr. Mhm. Und dann sage ich zu ihr, ist da ein anderer Mann im Spiel? Mhm. Und sie sagt, nickt so ein bisschen. Ich sage, wenn ich den Namen jetzt sage, ich sage, und der ist es. Ich sage, dann haue ich ab und raste aus. Und dann wollte ich mich umbringen. Als ich den Namen dann gesagt hatte, sagte sie, ja, ist es. Aber das ist ja Wahnsinn, dass du nach 10 Jahre sind vergangen, noch diese Vermutung irgendwie so im Gefühl hattest. Ja, nee, das weiß ich nicht, ist ganz schlecht zu beschreiben. Ich wusste noch, dass er sich vor der Ehe eingemischt hat. Ja, schon, man könnte ja denken, nach 10 Jahren ist die Sache gegessen und vorbei. Ja, ja. Aber hast du eine gute Intuition gehabt und warst ein guter Beobachter damals. Ja, richtig. Und das Gravierendste ist, jetzt will sie die Scheidung eben durchkriegen auf die schnellste Weise und gewöhnt schon die Kinder an ihm schon dran. Und das alles in den letzten 2 Monaten. Wir haben eine 9-jährige Tochter und eine 6-jährige Tochter. Ja. Und wohnt sie denn jetzt schon bei ihm? Nein, das ist es eben nicht. Sie wohnt im Haus, sie wohnt zur Miete. Sie hat eine eigene Wohnung, wo wir drin gewohnt haben. Wir haben so ein Spielzimmer im Keller. Ja. Und da wohne ich momentan auf 23 Quadratmeter engsten Raum. Ach so, überhaupt. Und sie lädt ihn schon in die obere Wohnung an, wo ich unten schon im Keller wohne. Ne? Also das ist gleichzeitig, ja, die Kinder gewöhnt sie so langsam. Sie versucht so spielerisch so in der Stadt so, ach guck mal, hallo, ein Schulfreund, und versucht die Kinder so ranzuführen. Ja, also was wirklich hart ist, dass du da unten im Keller wohnst, jetzt wahrscheinlich auch da sitzt, ne? Ja, das Schlimme kommt, ja, ich sitze hier im Keller und alleine. Und oben ist sie und hat ab und zu dann schon ihren neuen Partner da, das ist wirklich heftig. Und nicht nur das, sie verursachte mir Telefonrechnungen und alles auf meine Rechnung und von über 300 Euro und nur hin und her telefonieren, wo die gar nicht so weit auseinander sind. Aber trotzdem, sie hat momentan so die Schmetterlinge wieder im Bauch, so die erste Liebe, diese Art Jugendliebe bei ihr, und sie hat so eine rosane Brille auf, sie sieht gar nicht, was ringsrum sie alles kaputt macht. Also Thomas, weißt du, wenn da jetzt Gefühle, große Gefühle im Spiel sind, die wirst du nicht wegwischen können. Nein, kann ich auch, ne? Nicht. Kann ich auch nicht. Die Frau will nicht mehr mit dir zusammen sein, so hört sich das ganz klar an. Die will dich nicht mehr. Ja, und gleichzeitig... Ein harter Satz, aber so ist es wahrscheinlich. Ja, jetzt müsst ihr sehen, dass ihr so schnell wie möglich euer Alltagsleben voneinander trennt, dass du da aus dem Haus rauskommst, dass wirklich alles voneinander getrennt wird. Dass ihr eine einnehmliche Lösung für die Kinder findet. Ja, und wenn, das ist das Problem, weil gleichzeitig kommt jetzt momentan durch die Wirtschaftskrise, dass ich auch noch Kurzarbeit mache. Ich verdiene nicht mehr so viel. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich zahle momentan hier alles oben, die Wohnung und die Nebenkosten. Ich zahle für die untere Wohnung auch noch für mich. Gleichzeitig will sie jetzt für die Kinder und für sich Unterhalt, weil sie nicht arbeitet. Mhm. Für mich kommt momentan der finanzielle Druck auf mich zu, jetzt diese Scheidung. Ja. Ich weiß, in psychiatrischer Behandlung bin ich schon, und ich war auch schon in Warstein in der Anstalt drin, in der geschlossenen bin ich reingekommen. Ach so. Und es war für mich schlimm, weil ich komme da nicht drüber hinweg, dass es eben der Mann ist, der in derselben Stadt wohnt. Mhm. Und ich denke andauernd, wenn die durch die Stadt gehen, er geht mit meiner Frau und mit meinen Kindern durch die Stadt. Mhm. Da habe ich Probleme mit. Das verstehe ich. Aber weißt du, das ist völlig verständlich. Da gebe ich dir erstmal richtig recht. Andererseits wärst du natürlich genau, vielleicht nicht genau so, aber auch sehr, sehr, sehr verletzt, wenn es jetzt ein anderer Mann wäre und ein anderer Mann ginge mit deiner Frau und deinen Kindern durch die Stadt. Das, ja gut, aber den kenne ich ja schon 20 Jahre. Ist mir schon klar. Du musst jetzt irgendwie versuchen, eine Strategie zu entwickeln, dass du einigermaßen das akzeptierst. Einigermaßen. Vor allen Dingen, dass ihr räumlich klar voneinander getrennt werdet und dass du eine gute Beratung hast, eine juristische Beratung, wie viel Geld du zahlen musst, was du machen musst, was du nicht machen musst und so weiter. Jetzt geht meine Sendung vorbei. Wir werden dich jetzt aber gleich nochmal anrufen und noch ein bisschen eingehender mit dir reden und vielleicht auch die Details noch etwas ausführlicher besprechen. Okay. Okay, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal, Thomas. Jo, danke schön. Auf Wiederhören. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. In der Technik war heute Nacht, ist heute Nacht Gunnel Blendin. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radios Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Morgen wie immer mittwochs mit einer freien und offenen Themenrunde. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.